Ist Big Data schuld an Trumps Wahlsieg? Zu diesem Schluss kommt ein Artikel, der am Wochenende im Schweizer Magazin des Tagesanzeigers erschien und seitdem heiß diskutiert wird. Es geht darin um die Praxis einer Firma namens Cambridge Analytica, die vor allem aus Facebook-Daten angeblich passgenaue Persönlichkeitsprofile errechnen kann. 4 Millionen Wähler sollen die Wahlstrategen Trumps angeblich auf diese Weise ausgehorcht und dann passgenau mit manipulativen Nachrichten in der Timeline auf Kurs gebracht haben. Der grüne Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht setzt sich für die Bürgerrechte im digitalen Zeitalter ein und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob die Telefone von Cambridge Analytica wohl auch schon in Europa heiß laufen. Ja, ich glaube schon, dass ähnlich auch in Europa schon Parteien und entsprechende Unternehmen, die die Parteien beraten oder für sie Wahlkampagnen entwerfen, dass die sich solche Gedanken natürlich machen und dass das Verlangen groß ist, eine zielgerichtete Ansprache, möglicherweise sogar manipulative Ansprache auf Grundlage solcher Datensätze zu ermöglichen. Und auch in Europa ist es so, dass Unternehmen wie Facebook oder auch diese Dienstleister, die sich da eben um diese Datensätze herum arrangieren, immer mehr auch solche Angebote machen und den Parteien offensiv anbieten. Dennoch, wenn wir die Bedeutung von Big Data anschauen, gibt es Unterschiede zwischen der Politik hierzulande und der in den USA? Naja, es ist ganz offensichtlich, dass wir in der Europäischen Union und in Deutschland viel strengere Bestimmungen zum Datenschutz haben, was die Privatwirtschaft angeht, als das in den USA der Fall ist. Das war hinlänglich Thema und mit der Datenschutzgrundverordnung der EU wird das auch nochmal verschärft, auch gegenüber Unternehmen, die aus den USA hier nach Europa kommen. Da wird sich auch die Frage stellen, ob solche Dienste damit vereinbar sind. Aber man muss eben schon sagen, dass auch hier in Europa die Politik immer mehr in die Richtung geht, man hat ja jüngst Äußerungen der Bundesregierung dazu gehört, solche Big-Data-Modelle durchzuwinken und eben auch notfalls auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher oder auch auf Kosten solcher demokratischen Pluralität, die wir ja derzeit noch haben, zu erlauben. Und darüber brauchen wir ohne Zweifel eine Diskussion. Und ich glaube nicht, dass die große Mehrheit der Menschen das ähnlich unkritisch sieht, wie das die Bundeskanzlerin vor kurzem geäußert hat. Dieser Artikel ging, ich habe es eingangs gesagt, in den sozialen Netzen steil durch die Decke. Also er wurde enorm oft geteilt, sehr, sehr viel gelesen. Für viele war das, was dort zu lesen war, ganz offensichtlich neu. Hat dieser Artikel möglicherweise doch jetzt dazu beigetragen, die Diskussion nochmal neu anzufachen? Ja, in jedem Fall. Also diese Recherche war notwendig, um überhaupt erstmal die Menschen wachzurütteln, um ihnen zu zeigen, was möglich ist und welchen Einfluss diese Datenverarbeitung auf unsere Demokratie am Ende hat. Denn die Demokratie hängt natürlich auch davon ab, dass es einen freien und gleichen öffentlichen Raum gibt, in dem eben nicht sozusagen die Menschen ständig über den Tisch gezogen werden oder eben ihnen irgendwas vorgegaukelt wird, sondern in dem es eben auch einen öffentlichen Diskurs auf Grundlage von Fakten gibt, auf Grundlage unabhängiger, freier Medien. Und letzteres ist eben in einer solchen Blase von Facebook so nicht mehr zu gewährleisten. Und wir müssen darüber diskutieren, wie wir das wieder zurückholen, wie wir Sicherheiten einführen, die demokratische Pluralität auch in solchen Netzwerken und im digitalen Leben sozusagen garantieren. Sonst müssen wir uns über kurz oder lang von einigen Grundwerten der Demokratie verabschieden. Und ich glaube nicht, dass wir das wollen. Jan-Philipp Albrecht, Europaabgeordneter der Grünen, über den potenziellen Einfluss, den Big Data auch auf die deutsche Politik nehmen könnte, aber nicht nehmen sollte. Besten Dank für das Gespräch. Gerne.